Kundgabe 5506. Empfangen durch Bertha Dudder am 13.10.1952. Quell des lebendigen Wassers. Schlüssel zur Pforte. Die Quelle wird nie versiegen, die euch das lebendige Wasser zuströmen lässet. Denn ihr Menschen brauchet sehr nötig für eure Seele die Kraft, die ihr nur an meinem Quell der Liebe und der Weisheit finden könnet. Und darum werde ich selbst niemals den Strom des Lebenswassers aufhalten. Ich werde niemals einen Wanderer ohne einen labenden Trank weiterziehen lassen, der an meinem Quell diese Labung zu finden hoffet. Ich versage mich nie, doch ihr Menschen habt freien Willen. Ihr könnet auch anderswo euren Durst stillen, wenn euch der Weg zum Quell des Lebens zu beschwerlich erscheint, wenn ihr es vorzieht, abwärts zu gehen, obwohl der Quell oben ist, der euch wahrhaft erquicket. Ihr habt einen freien Willen, und was ihr verlanget, wird euch werden. Es gibt aber nur einen Quell, der das Lebenswasser entströmen lässet, das eurer Seele Kraft vermittelt. Von mir selbst müsstet ihr sie entgegennehmen, denn ich biete euch wahrlich die rechte Speise und den rechten Trank. Und diese Nahrung wird für jede Seele die Kraft in sich bergen, und sie wird fühlen, dass sie gesundet, so sie krank war. Sie wird fühlen, dass sie stark wird, wo sie zuvor von einer Schwäche befallen war, die ihr jeden Aufstieg erschwerte. Wo aber findet ihr Menschen den Born des Lebens? Den Quell, aus dem ihr alle schöpfen könnet, aus dem ihr euch Kraft holet, für euren Weg nach oben? Wo bin ich zu suchen, der ich euch diesen Quell erschlossen habe? Ihr brauchet keine weiten irdischen Wege zu wandeln. Ihr brauchet nur durch Liebeswirken euch selbst die Tür öffnen zum Herzen, wo für euch alle dieser Quell entspringt, wo ihr in unmittelbare Verbindung treten könnet mit mir, der ich euch nun speise und tränke, der ich euch nun volle Becher darreiche, des köstlichsten Lebenswassers, dass euer Durst gestillt werde, ewiglich. Was auch von außen an euch herangetragen wird, es kann euch erst zur rechten Nahrung für eure Seele werden, wenn ihr selbst begehret, aus dem Born des Lebens zu trinken. Denn ihr müsstet alles erst von mir entgegennehmen, ehe es euch dienet als rechte Speise und rechter Trank. Ihr müsstet zum Quell des Lebens gehen. Denn was ihr anderswo entgegennehmet, das hat keinerlei gute Wirkung für eure Seele. Doch es kann die Seele unempfänglich machen für die rechte Nahrung und ihr daher zum Schaden gereichen. Und so versteht recht. Mein Lebenswasser ist keinem Menschen versagt. Mein Quell ist niemandem unzugänglich. Doch der Mensch muss wollen, dass er zu ihm gelange. Er muss den Schlüssel besitzen, um die Pforte zu öffnen. Und er wird sich laben dürfen, stets und ständig. Der Schlüssel dazu aber ist die Liebe. Denn nur wer die Liebe hat, den zieht es zu jenem Quell, aus dem ihm wieder Liebe entgegenströmt. Die Liebe suchet mich und findet mich auch. Die Liebe wird genähret von der ewigen Liebe. Die Liebe dränget dem Urquell der Liebe zu. Der Born der Liebe und der Weisheit ist dem Menschen erschlossen, aus dem er nun schöpfen kann für alle Ewigkeit. Amen.